Morning! Guten Morgen! So, why did I never give recommendation which party to vote for? Warum gebe ich nie Empfehlungen ab, welche Partei zu wählen ist? Do you know, in my personal opinion, meine persönliche Meinung ist, it's all the same. Es ist alles das Gleiche. In America, if you're a Democrat or Republican, it's all the same garbage. In Amerika, ob du Republikaner oder Demokrat bist, es ist alles derselbe Müll. You know, I know the right-wing Republican conservative Christians will hate me for saying that. Ich weiß, dass die Republikaner konservativen Christen mich hassen, dass ich das sage. Oh, are you a Democrat? Oder bist du ein Demokrat? I'm a citizen of heaven. Ich bin ein Himmelsbürger. I'm not so stupid to believe that anything in the system of this world is according to the kingdom of God. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass irgendetwas in diesem weltlichen System gemäß dem Königreich Gottes ist. We need to wake up. Wir müssen aufwachen. You know, now in this pandemic, we suddenly begin to realize that it doesn't matter which system of this world it is in the political world, it's all the same garbage. Nun in dieser Pandemie realisieren wir plötzlich, dass es keine Rolle spielt, welches System es in der politischen Welt ist. Es ist alles derselbe Müll. You know, think. Überlege. But we have not even understood this basic, simple principle. Wir haben nicht einmal dieses grundlegende, einfache Prinzip verstanden. This world is not run by God and godly principle. Diese Welt wird nicht von Gott und von göttlichen Prinzipien geführt. The system is a system that is contrary to the values of God. Das System ist den Werten Gottes entgegengesetzt. So what do the governments do? Was tun die Regierungen? One talks about these things to get these voters, the other one talks about the other things to get these votes. Die einen sprechen über diese Dinge, um diese Stimme zu bekommen. Die anderen sprechen über jene Dinge, um jene Stimmen zu bekommen. One is a little bit more obviously evil than the other. Das eine ist ein wenig offensichtlich schlimmer als das andere. But they're all part of the same system. Why have we fooled ourselves for so long? Aber alles ist das gleiche System. Warum haben wir uns so lange etwas vorgemacht? No, and then we're all disappointed. Dann sind wir alle enttäuscht. If you understand, wenn du verstehst, that it doesn't matter how wonderful the government is that you want to vote for is still part of a different system that I belong to. Dass es keine Rolle spielt, wie wunderbar die Regierung ist, die du wählen willst. Sie ist immer Teil eines anderen Systems, als ich zugehörig bin. Okay. Okay. So, let's get this. Lass uns das verstehen. If you are a friend of the system of this world, you've made yourself the enemy of God. Wenn du ein Freund dieses Weltsystems bist, hast du dich zum Feind von Gott gemacht. So you have to reject all of these values. Du musst all diese Werte zurückweisen. This mundo. Think about this. Denk darüber nach. The system of this world brags of its self-sufficiency. Das System dieser Welt prahlt über die Selbstzufriedenheit. I've achieved this, I've done that, I've done the other. Ich habe das erreicht, ich habe das getan, ich habe jenes erzielt. And yet it's all contrary to the heart of God, who wants us to rely on him and boast in him. Und doch ist alles dem Herzen Gottes entgegengesetzt, der will, dass wir ihm vertrauen und uns in ihm rühmen. You know, think about how humanism has gripped a big part of the world. Überlege, wie der Humanismus einen großen Anteil dieser Welt hat. What's humanism? Was ist Humanismus? Humanism aspires to tell man that he has incredible potential because he's created in God's image. Humanismus strebt an, dem Menschen zu sagen, dass er unglaubliches Potenzial hat, weil er in Gottes Bild geschaffen ist. And he can, because he's created in God's image. Weil er in Gottes Bild geschaffen ist. And he can reach his great potential without Jesus Christ. Er kann sein großes Potenzial ohne Jesus Christus erreichen. That's the world. Das ist die Welt. We understand in the system that we are part of, the true kingdom of God. Wir verstehen in dem System, zu dem wir gehören, das wahre Königreich Gottes. That everything we have and everything we are is through Jesus Christ. Dass alles, was wir haben und sind, durch Jesus Christus ist. We understand. Wir verstehen. That we don't even fit into the system because we think different regarding money, we think different regarding politics. Wir verstehen, dass wir nicht einmal in dieses System passen, weil wir anders denken bezüglich des Geldes, der Politik. We think differently regarding relationship. Wir denken anders bezüglich Beziehungen. We think different regarding business. Wir denken anders bezüglich Geschäfte betreiben. We think different regarding education. Wir denken anders bezüglich Bildung. In every area of this life, we have a different way of thinking. In jedem Bereich dieses Lebens haben wir eine andere Denkweise. But if we don't understand this, we will actually accept and adapt to the thinking of this world, and without realizing, we become enemies of God. Wenn wir dies nicht verstehen, werden wir uns der Denkweise dieser Welt angleichen und diese annehmen. Und bevor wir es realisieren, werden wir zu Feinden Gottes. I'll give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Romans chapter 12. Römer 12. In verse 1 and verse 2. Vers 1 und 2. The very well known verses. Die sehr bekannten Verse. You know, it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. In verse 1, we know that it says, give your bodies to a living sacrifice. Im Vers 1 wissen wir, dass steht, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges Opfer hingeben sollen. So many, a lot of Christians have tried to figure out what does it mean to be renewed in your mind. Viele Christen haben versucht herauszufinden, was es bedeutet, in den Sinnen erneuert zu werden. And they've said that, oh, you just have to think the right thing. Und sie haben gesagt, dass man nur die richtigen Dinge denken muss. But I don't agree with that. Damit bin ich nicht einverstanden. I believe renewing your mind doesn't have to do with what you think, but with how. You think. Seine Sinne zu erneuern hat nichts damit zu tun, was man denkt, sondern wie man denkt. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Is it wrong or bad to think about money? Ist es schlecht oder falsch, über Geld nachzudenken? Think about it. Überlege mal. That's the wrong question. Das ist die falsche Frage. The question is not do we have to think about money. The question is how do we think about money. Die Frage ist nicht, ob wir über Geld nachdenken müssen. Die Frage ist, wie wir über das Geld denken. How does the world think about money? Wie denkt die Welt über Geld? It gives me security. Es gibt mir Sicherheit. That's the system of this world. Das ist das System dieser Welt. How does God think about money? Wie denkt Gott über das Geld? Jesus said, listen, don't worry about it. My father takes care of you materially. Jesus sagte, dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen. Gott kümmert sich materiell um uns. Paul says, don't put any hope in the uncertainty of riches of wealth. Paulus sagt, setz keine Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums. So how you think about the subject of money makes, this is what it all is about, whether you think like the world or think like God. Es geht darum, wie du über das Thema Geld denkst. Denkst du so wie Gott oder so wie die Welt? How you think about people working for you? Cool. It's an important question. Wie denkst du darüber, dass Leute für dich arbeiten? Das ist eine wichtige Frage. Not what you think. Nicht was du denkst. Once we understand is every single area in this life there is a way how to think about it. Was wir verstehen ist, dass in jedem einzelnen Bereich des Lebens die Frage ist, wie denkst du darüber? And every time we think about it, how God thinks, we've renewed our mind. Jedes Mal, wenn wir so darüber denken, wie Gott denkt, haben wir unseren Verstand erneuert. Every time we don't think the way God thinks, but like the world thinks, we've become part of the system and now enemies of God. Jedes Mal, wenn wir nicht so denken wie Gott, aber so wie die Welt denkt, werden wir Teil des Systems und sind nun Feinde von Gott. So, let's think right. Lasst uns richtig denken. The way God thinks. So wie Gott denkt.